Die gargelige Speiseröhre. Als erstes fällt auf, die Speiseröhre kann nicht zielen. Statt den kürzesten Weg zu nehmen und direkt oben auf die Mitte des Magens zuzusteuern, erreicht sie ihn an seiner rechten Seite. Ein genialer Schachzug. Chirurgen würden so etwas einen End-zu-Seit-Anschluss nennen. Es ist zwar ein kleiner Umweg, aber er lohnt sich. Beim Gehen verdoppelt sich der Druck im Bauch, weil wir unsere Bauchmuskeln anspannen. Beim Lachen oder Husten steigt der Druck gar um ein Vielfaches. Weil der Bauch von unten auf den Magen drückt, wäre es schlecht, wenn die Speiseröhre genau am oberen Ende andocken würde. Seitlich versetzt bekommt sie nur einen Bruchteil des Druckes ab. Wenn wir uns jetzt nach dem Essen bewegen, müssen wir so nicht bei jedem Schritt aufstoßen. Bei einem starken Lachanfall verdanken wir dem cleveren Winkel und seinen Verschlussmechanismen, dass höchstens hier und da mal ein Freudenpups mitlacht. Lachkotzen ist dagegen kaum bekannt. Auch das gargelige Aussehen der Speiseröhre ist hübscher, als es auf den ersten Blick wirkt. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass einige Muskelfasern spiralförmig um die Speiseröhre herumlaufen. Sie sind der Grund für die gargeligen Bewegungen. Wenn man sie in die Länge zieht, reißen sie nicht, sondern ziehen sich wie Telefonhörerkabel spiralig zusammen. Unsere Speiseröhre ist über Faserzüge mit unserer Wirbelsäule verbunden. Wenn wir uns ganz gerade hinsetzen und mit dem Kopf nach oben schauen, ziehen wir unsere Speiseröhre in die Länge. Dadurch wird sie enger und kann sich besser nach unten und oben verschließen. Nach einem üppigen Mahl hilft eine gerade Haltung also besser gegen saures Aufstoßen als ein runder Buckel.